Live. DJ Session. Mit Armin van Buuren, B3B, Oliver Heldens und Maddox. Live vom Estate of Trance 2026. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem exklusiven Live-Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox. Das haben die drei letztes Wochenende in Rotterdam beim Estate of Trance Festival gezockt. Hier kommt jetzt der Track Dopamin Machine von Armin van Buuren und unserer Resident DJ Lilly Palmer. Welcome, Armin van Buuren, back three back, Oliver Heldens and Maddox. Dopamine. State of trance, get those hands up! Die 1 Live DJ Session mit einem Live-Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox vom Estate of Trance Festival in Rotterdam. Das gerade war die Nummer Transmission von Maddox und Ollie James und Hannah Lang. Und weiter geht's jetzt mit Maus Go Lala von Armin van Buuren und Maddox. Viel Spaß damit! Take your heart, it can make you fly as my Marco la la la. DJ-Session mit Armin van Buuren, B3B, Oliver Hildens und Maddox. Live vom Estate of Trance 2026. die 1 Live DJ Session mit Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox. Ihr hört gerade ihr Set vom Estate of Trance Festival in Rotterdam. Das ist das eigene Festival von Armin van Buuren und dieses Jahr wurde da 25 Jahre seiner Radio Show Estate of Trance gefeiert. Breakfast. Live DJ Session heute mit einem DJ Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox. Zu dritt haben die DJs letztes Wochenende auf der Main Area beim State of Trance Festival in Rotterdam mächtig abgerissen. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß mit ihrem Set. DJ-Session mit Armin van Buuren, B3B, Oliver Heldens und Maddox. Live vom Estate of Trance 2026. Ihr hört gerade das DJ-Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox hier in der 1Live-DJ-Session. Das gerade waren Maddox und Potato Heads mit Mix the Master. Viel Spaß weiterhin mit dem Mix. Thank you. DJ-Session mit Armin van Buuren, B3B, Oliver Heldens und Maddox. Live vom Estate of Trance 2026. Live mit der 1Live DJ Session und einem Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox beim Estate of Trance Festival haben die in ihrem Set einen fetten Mix aus Techno und Trance gespielt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit ihrem Mix. Thank you. 1 Live. DJ Session mit Armin van Buuren, B3B, Oliver Heldens und Maddox. Live vom Estate of Trance 2026. Fast am Ende der 1 Live DJ Session mit dem Live-Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox. Aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht es natürlich direkt weiter mit dem ersten Mix von unserem neuen Resident Eli Oakes. Thank you.